Treffen sich zwei Pfarrer mit Lars Kunkel und Wolfgang Edler. Ja, herzlich willkommen zu unserem wöchentlichen Podcast Amen, treffen sich zwei Pfarrer. Hier ist Wolfgang Edler, Pfarrer in Eidinghausen-Dehme. An einem relativ trüben Herbstmorgen am Ende, so es geht, auf die trüben Sonntage des Kirchenjahrs zu, vorletzter Sonntag des Kirchenjahrs, Volkstrauertag, und so sieht es draußen auch aus. Leider noch sehr, sehr viele Blätter an den Bäumen und an den Büschen. Ich bin mal gespannt, wie der Advent wird, wenn ich die alle noch wegfegen muss. Aber wir sind guter Laune, denn mir zugeschaltet ist Lars Kunkel, Pfarrer in der Bundespolizei, Direktion Koblenz, und ich habe gerade so gedacht, ich höre natürlich immer gespannt zu, was du so sagst. Das klang so, scheiße, wir tragen es mit Fassung. Also der Herbst kommt, Wetter kommt, dies und das, es wird dunkel und so, aber egal, ja, also wir sind fröhlich und guter Dinge und schlagen uns so durch. Vielleicht trifft das ja auch ein bisschen das Gesamtklima in vielen Punkten, wo wir sagen, es ist nicht alles ganz einfach, aber mit professioneller, positiver Haltung tragen wir uns da durch, ne? Kann man sagen. Ja, hoffentlich. Und ja, ich weiß nicht, also ohne despektierlich zu, ich finde, du wirkst heute wie ein bekannter Künstler aus dem Fernsehen, für die, die dich nicht sehen können. Das sind ja alle außer mir. Und welcher soll das sein, oder was? Du siehst so ein bisschen aus wie Alphonse. Kennst du den? Ah. Dieser Kabarettist, ne, Franzose da, der hat immer so einen Trainingsanzug an. Du hast auch irgendwie so einen Kragen im Bild hier. Und manchmal hat er seine Haare so ein bisschen verwegen. Und das ist bei dir heute auch so ein bisschen gegeben. Also du erinnerst mich an Alphonse. Also das schönste Kompliment heute war Haare. Ja, das finde ich schon mal gut. Niemand sagt, die Haare sind so irgendwie so Haare. Ja. Also das lichtet sich natürlich auf den vielbefahrenen Straßen ein bisschen an. Haare hier stehen. Dankeschön, vielen Dank, das freut mich. Es ist kein Trainingsanzug, es ist ein Fleece-Pullover. Ja, es ist auch kalt hier, ne, bei uns auch. Und wie das so ist, man soll ja nicht mehr so heizen wegen der ganzen Energiegeschichten. Also ziehen wir warme Wollpullover an und versuchen uns ein bisschen Wärme durch diese passive Erwärmung zu verschaffen. Genau, ja. Verstehe. Mhm. Ja, in dieser Woche ist viel passiert. Wir haben uns schon darüber ausgetauscht. Es ist auch viel passiert, was die Hörenden vielleicht gar nicht so interessiert. Mhm. So Kleinigkeiten, die alle. Also bei mir war so eine Woche, das kennen vielleicht die einen oder anderen Hörerinnen und Hörer auch hier, wo egal, was man anfasst, man kommt nicht weiter. Also immer, wenn man meint, man hätte etwas erarbeitet, kommt irgendein Rückschlag. Dann ruft wieder einer an und sagt, das geht so nicht. Oder dann kommt wieder irgendeine Mail, können Sie dazu bitte noch weitere Dinge einreichen? Oder dann, ja, dann hast du die Winterreifen drauf und dann ist einer davon platt am nächsten Tag. Oder dann musst du wieder anfangen. Oder also in einer Tour irgendwie sowas, egal, dienstlich, privat, auf welchen Ebenen, das ist eine anstrengende Woche gewesen. Okay. Jammer. Ja. Also es sind ja gerade die Kleinigkeiten oft, ne? So die Winterreifen, Steuererklärung, andere Dinge. Ja, von das böse Wort mit Steuer. Genau, wo man das Gefühl hat, in der Tat, da steht einem eine Verwaltung entgegen, da steht einem vielleicht Mechaniker entgegen, wie auch immer, Leute mit Kompetenz, die nicht immer so sagen, was können wir sie tun, was nehmen wir ihnen ab, damit es weitergeht, sondern ja, was müssen sie tun, ja, und dann steht man da, kenne ich auch, ja. Also, ich war diese Woche in der Nähe von Berlin, in Dietrichsdorf, und da war unsere ökumenische Konferenz. Es ist ja so, dass wir haben 14 evangelische und 14 katholische Kolleginnen und Kollegen und treffen uns einmal im Jahr zur ökumenischen Konferenz. Da sind dann die beiden Dekane und unsere Beauftragten seitens der Bischofskonferenz und seitens der EKD für unsere Aufgaben. Und da kommen wir zusammen und treffen uns mal in der Breite, weil normalerweise ist es so, dass wir haben immer einen katholischen und ein evangelisches Gegenüber jeweils in dieser kleinen Ebene der Direktionen. Und da war heute, gestern, jetzt und vorgestern, das große Treffen, also wo sich alle mal treffen und wir die ökumenischen Fragestellungen beraten, die es so gibt. Ja, genau. Mhm. Mit großen. Und da seid ihr weitergekommen. Ja, unfassbarerweise weitergekommen. Es ist ja so, manchmal da, also ich muss sagen, hier die Ökumene vor Ort in Koblenz läuft wirklich sehr, sehr gut. Aber trotzdem ist es so, wir sind alle so ein bisschen unterschiedlich geprägt. Wir haben so unsere verschiedenen Backgrounds und so. Und das ist ganz komisch, obwohl wir alle Christen sind, alles uns am Herzen liegt, die Bundespolizei, all das und so. Trotzdem gibt es so verschiedene, ja, wie soll man, Folklore, Kolorit und so, Prägungen. Und sich da auszutauschen, ist spannend. Wir sind wirklich weitergekommen, ja, in vielen Bereichen, ja. Was gibt es denn da bei der Bundespolizei Seelsorge für Folklore-Elemente? Das würde mich ja mal sehr interessieren. Oh, ich sag mal so, das ist so, es gibt so Unterschiede. Ja? Ich glaube, die Katholiken sind sehr so, von der Prägung her eher so, das ist so, da gibt es die Kirche, da gibt es die geweihten Altäre, da gibt es, ja, da gibt es eine Haltung, bisschen, wo wir sind, ist katholische Kirche, die hat so ihre Eigendynamik und so. Und die Protestanten sind ja eher so, ja, oh, was ist mit uns, was mit euch, sind ein bisschen selbstkritisch, denken nach und so. Ich glaube, da prallt so ein bisschen die Welt aus so ein bisschen Überzeugung und Selbstbewusstsein gegenüber vielleicht manchmal so ein bisschen kritischem, ja, wer sind wir, wie ist das und so. Gegenüber. Und das sind so die beiden Pole untereinander. Und dem gegenüber stehen wir ja noch gemeinsam der Behörde gegenüber, der Polizei, und müssen da eine gemeinsame Linie finden. Und das ist ein spannender Prozess, der in der Praxis ja einfach auch zu Diskussionen führt. Wie machen wir es jetzt und so? Also da ist schon Einigkeit da. Aber wie gesagt, wir haben sozusagen drei Pole, wir müssen uns innerlich einigen und dann gegenüber der Polizei halt nochmal. Ja. Ja, und das hängt ja auch immer sehr, das ist so meine Erfahrung der letzten 30 Jahre gewesen, sehr von den Menschen ab, mit denen man da vor Ort jeweils immer zu tun hat. Es gibt Menschen sowohl auf der einen wie auf der anderen Seite, die sich sehr auf ihre Kirche, ihre Überzeugung und ihr Pfündlein zurückziehen, und es gibt Leute, die sagen, ach, wir sind aber alle Christinnen und Christen und wir gehen doch miteinander den Weg und wir sollten doch froh sein, dass es uns überhaupt noch gibt und miteinander sozusagen das Evangelium bezeugen. Beides gibt es. Genau. Und schon das ist nicht so einfach, dass es beides gibt, denn diese beiden Pole müssen auch schon miteinander klarkommen. Ja, das ist eine eindeutige Tendenz, weil also genau was du sagst, erstens, wir haben gemerkt, zum Beispiel die Kirche an sich verliert ja so ein bisschen an Relevanz und so, und das merken wir ja auch, dass es andere Leute gibt, die sich auch mit diesen ganzen sozialen und psychischen Problemen beschäftigen und so weiter, und wir halt merken, als Kirche sind wir so ein bisschen, wir werden so ein bisschen kleiner, ne? Andere wachsen auf, wir stagnieren so ein bisschen. Das hat aber einen guten Effekt, denn das heißt, dass wir auch zusammenrücken in den Konfessionen, das ist eine. Genau, was du gesagt hast. Das andere ist, es hängt immer von den Menschen vor Ort ab, ne? Also mit meinem Kollegen hier in Koblenz vor Ort, Christian Schmidt, komme ich super gut klar, wir mögen uns einfach. Da stimmt das halt. Schwieriger wird es dann, wenn du unterschiedlich tickst. So, also ein bisschen anders bist und so, unterschiedlich. Und da ist so eine Konferenz ganz gut, glaube ich, um einfach mal zu sehen, was ist für ein Mensch, ne? Wie tickt der so, was bewegt den, was treibt den an, was hofft er sich, was wünscht er sich, was ärgert ihn und so. Also auf der Ebene sich mal zu treffen, ist extrem gut, weil man dann einfach unglaublich viel mehr Verständnis füreinander entwickelt und einfach ja dadurch mehr lernt, das Gemeinsame zu stärken und die Unterschiedlichkeiten nicht unbedingt als Kampfpunkt oder Kritikpunkt wahrzunehmen, sondern eher zu sagen, ja, das ist halt Unterschied, Persönlichkeit, ne? Also, wer halt so ist. Genau. Ja, und das hängt ja total von den jeweiligen Menschen ab, die, ich weiß, früher in Wanne-Eickel hatte ich mal mit zwei Vikaren zu tun, die also auf katholischer Seite so meine Ansprechpartner waren. Der eine war ein sehr, sehr konservativer Typ. Der wirkte also im Grunde so typmäßig vielleicht, sagen wir mal, 15, 20 Jahre älter, als er war, war aber von seinen Ansichten und seinen Ideen total fortschrittlich, total progressiv, total offen. Und dann war der zweite war so einer, der kam so total modern, locker rüber, ne, so ganz volksnah und so. Aber wenn man mit dem sprach, der hatte Ansichten, der war so erzkatholisch, auch so ganz so eingefahren in merkwürdigen Äußerungen, die er dann immer wieder machte, wo man sagte, eigentlich war mit dem fast nicht zusammenzuarbeiten, obwohl er auf den ersten Blick eigentlich viel, viel moderner rüberkam, während ich mit dem anderen sehr gut klargekommen bin. Ja. Genau, das ist so ein bisschen was Schein und was Sein ist und so, und wie das so ist und so. Bei uns in der Bundespolizei würde ich sagen, hast du halt meistens Leute, die sicherlich also schon auf dem Boden der Kirche stehen, auf jeden Fall, aber die natürlich dadurch, dass sie in einer Behörde arbeiten, in einer säkularen Welt unterwegs sind, meistens natürlich insgesamt ein bisschen mehr Offenheit, ein bisschen mehr Toleranz mitbringen, ein bisschen mehr Weite, sag ich mal so, sodass da man sich am Ende trifft und dann, glaube ich, ganz gut zusammenarbeiten kann. Genau. Man hat es gesehen. Beim Abendmahl, habe ich ja gerade schon im Vorfeld erzählt, es gibt immer ein gemeinsames Abendmahl. Das darf es übrigens geben, weil es ist so, auch im katholischen Recht, dass in geschützten Bereichen, wo keine Öffentlichkeit da ist, tatsächlich ein gemeinsames Abendmahl stattfinden darf. Ja, das ist möglich. Also, das ist mir ja peinlich, aber das habe ich noch nie gehört. Das ist ja, ja interessant. Ja. Man lernt immer dazu in diesem Podcast. Genau. Also es geht nicht darum, dass man jetzt sozusagen in der Öffentlichkeit sagt, wir zelebrieren oder demonstrieren ein gemeinsames Abendmahl. Aber da, wo geschützte Räume sind, in besonderen Situationen ist das möglich. Und vor 2 Jahren war das noch so, dass wir da Probleme hatten. Da war es eben so, dass wir, das war evangelisch dann ausgerichtet und da gingen nur so wenige Kollegen zum Abendmahl. Aber dieses Mal war es so, dass wir in großer Gemeinschaft ein gemeinsames Abendmahl feiern konnten, in diesem besonderen Rahmen, in dieser besonderen Situation, unter dem Aspekt, dass Christus einlädt. Das hat geklappt, ja, und das fanden wir sehr schön. Das ist jetzt kein Kampfsignal für die Ökumene oder wie, jetzt muss alles anders werden oder so, aber das ist sowohl katholisch-kirchenrechtlich abgedeckt als auch evangelisch-kirchenrechtlich abgedeckt, so ist jedenfalls verstanden. Und das war kein Demonstrationszeichen, keine Guerilla-Aktion, sowas geht. Und da sieht man auch, wie Dinge sich wandeln, ja, auch im Laufe der Jahre, dass es eben möglich ist, dass man sich annähert und bei aller Verschiedenheit, bei allem Trennen oder so, in manchen Punkten doch mal punktuell zusammenrückt. War eine schöne Erfahrung. Ja. Ja, toll. Also ich habe im Laufe der Zeit solche Erfahrungen tatsächlich auch an ganz wenigen Stellen auch mal gemacht, gerade was das Abendmahl angeht, aber das könnte ich jetzt wirklich auch an einer Hand abzählen. Mhm. Also sehr, sehr wenig, und manchmal gab es dann hinterher tatsächlich auch Ärger. Mhm. Also das muss ich jetzt so sagen, da gab es von katholischer Seite aus Ärger dann. Also das ist eben da auch kirchlich ein Thema, was immer sehr im Auge behalten wird. Und da hat jemand, der dann auch ein Amt in der katholischen Kirche hatte, dann am evangelischen Abendmahl teilgenommen und hat dann richtig Ärger gekriegt. Und andererseits habe ich bei einer ökumenischen Trauung tatsächlich, wollte das Traupaar, katholische Traupaar wohlgemerkt, die aber ökumenisch getraut werden wollten, ich sollte da mit bei sein, die wollten unbedingt Abendmahl feiern in ihrer Trauung. Und dann sagten alle, ich solle doch bitte mit austeilen. Und ich sagte, das geht aber doch nicht. Und der Katholische sagte, doch sicher, kein Problem, das machen wir jetzt einfach. Und dann habe ich tatsächlich, schon einige Jahre her, war auch nicht hier, aber in der katholischen Kirche katholisches Abendmahl mit ausgeteilt und beziehungsweise haben wir ökumenisch gefeiert und alle wussten das und das war überhaupt kein Problem. Ja. Mhm. Manchmal ist es so, und ja. Es ist ja schon der Gedanke, dass eben, was ist jetzt wichtig, ja, dass man Recht hat, dass man das Richtige macht oder dass man gemeinsam Jesus feiert, dass man gemeinsam also Gott eher die Ehre gibt und dieses Zentrale des christlichen Glaubens einfach miteinander teilt, die, ich glaube, immer weniger Menschen in unserer Gesellschaft haben ein Verständnis dafür, das wirkt ja auch nicht einladend, wenn die Christen, die es noch gibt, sich auch noch immer über irgendwelches Zeug zoffen. Und das gibt es ja wirklich an allen Ecken und Kanten, nicht nur evangelisch-katholisch. Das gibt es ja auch zwischen Freikirchen und Landeskirchen, zwischen Nachbargemeinden, zwischen Kirchenkreisen. Und also überall im Grunde wissen immer die einen, es ist immer besser als die anderen. Genau. Das kann ja auch Spaß machen, ja, vielleicht für manche Menschen so ein bisschen, wenn da so ein bisschen Druck im Kessel ist, aber Hier ging es um zwei Sachen. Das eine ist, man muss es schon theologisch begründen. Ja, das wäre in diesem Fall beim Abendmahl zum Beispiel, Christus lädt ein. Am Ende ist auch, es gibt natürlich Unterschiede im evangelischen Abendmahl und in der katholischen Eucharistie und so. Und die wollen wir auch nicht wegwischen, würde ich sagen. Und am Ende bleibt es auch eine Gewissensfrage. Ja, man muss auch gucken, was kann ich vertreten für mich persönlich. Und da geht es halt nicht darum, um so ein plumpes, ja, wir feiern alles zusammen, ist alles egal, sind alle E1 und so. Sondern man muss sich schon, das ist eine ernsthafte Frage, über die man sich Gedanken machen muss. Und da muss man am Ende eine Gewissensentscheidung treffen. Aber wenn das gelingt, eine Gewissensentscheidung zu treffen und sich nicht einfach nur an irgendwelchen Regeln sozusagen zu orientieren, dann ist auf einem hohen Niveau viel gewonnen und das ist eine gute Sache, ja. Und man muss auch Rücksicht nehmen, ja, auf die Bedürfnisse, auf die Ängste, auf die Sorgen, auch auf die No-Gos, die man so hat und sich trotzdem mögen. Also in seiner Unterschiedlichkeit sich trotzdem mögen, das ist eigentlich die Kunst, glaube ich. Genau, manchmal gelingt uns das ja auch. Wir sind ja auch sehr unterschiedlich. Was? Sehr unterschiedlich. Ein bisschen verticken wir verschieden, das stimmt. Aber unterschiedlich. Ja, ja. Ja, wir sind zumindest beide evangelisch. Verschieden, ja, verschieden. Genau. Ja, und da sind wir ja auch eigentlich schon ganz eng beim Predigttext des vor uns liegenden Sonntags. Wie habe ich das wieder gemacht? Ich weiß auch nicht, ob du das immer hinkriegst. Also Wahnsinn. Ja, es ist der vorletzte Sonntag des Kirchenjahres. Das ist auch immer sowas, was so erstmal Stirnrunzeln erzeugt. Das Kirchenjahr endet tatsächlich nächste Woche mit dem Ewigkeitssonntag und es beginnt mit dem ersten Advent. Und das heißt, wir haben jetzt den vorletzten Sonntag des Kirchenjahres. So heißt er tatsächlich liturgisch, ganz hochoffiziell. Tag. Und er heißt nicht Volkstrauertag, denn der Volkstrauertag ist der staatliche Feiertag, den wir tatsächlich hier auch mit feiern, den wir auch mit im Gottesdienst mitbedenken. Und ich als Pfarrer, da haben wir auch schon drüber gesprochen, darf im Anschluss an unseren Gemeindegottesdienst auch dann die Gedenkveranstaltung zum Volkstrauertag leiten. Das ist nicht selbstverständlich und nicht überall so, aber bei uns im Kirchenkreis oder in der Gegend an vielen Stellen eine gute Regel, weil sie sagten, dann können wir uns zumindest darauf verlassen, dass das, was gesagt wird, auch nicht in irgendwelche merkwürdigen Richtungen abwandert. Ne? Denn da ist ja am Volkstrauertag manchmal schon die Gefahr da, dass so Volkstümelei oder politische Positionsbildung dann sehr einseitig vorgenommen werden möchte. Und das ist immer schwierig bei solchen Dingen. Ganz wichtiger Aspekt würde ich auch sagen, genau das, das ist auch ein sehr weites Feld. Ja, ja, ja. Ich muss auch sagen, aber weil wir als evangelische Pfarrer und Pfarrerinnen, ich glaube schon dafür stehen, auf der einen Seite uns nicht vereinnahmen zu lassen, für irgendwelche Kriegsheldenverehrung auf der einen Seite, aber auch nicht in irgend so Antifa, keine Ahnung, einseitiges linkes Terrain uns bewegen, sondern so ein bisschen eine Mitte finden, ne? Vielleicht so eine moderate Mitte, die vielleicht beide Seiten ein bisschen sieht, ne? Ja, und dieses Versuchen, miteinander klarzukommen und nicht zu verurteilen, auch wenn es einem an manchen Stellen vielleicht selber auch schwerfällt, aber das ist ja wichtig. Und da sind wir wieder voll bei dem Predigttext dieses Sonntags, der eben, wie gesagt, nicht mit dem Volkstrauertag zu tun hat, sondern mit dem vorletzten Sonntag des Kirchenjahres. Und da ist ein ganz, ganz interessanter Text, ein sehr langer Text, den können wir hier gar nicht ausführlich oder erschöpfend behandeln, aber steht im 14. Kapitel des Römerbriefs. Und da erzählt also in den ersten 7 Versen Paulus erstmal so allgemein, worum es denn eigentlich geht. Und dann kommt seine Lösung. Also es scheint in Rom Schwierigkeiten gegeben zu haben. Da gab es Leute, die sagten, wir dürfen jetzt, oder die fragten, dürfen wir denn jetzt eigentlich Fleisch essen? Das ist natürlich auch aktuell, aber damals fragte man das aus ganz anderen Gründen, denn Es gab in Rom eine Menge Tempel unterschiedlichster Religionen und unterschiedlichster Götter. Und da wurde unter anderem auch Fleisch geopfert. Und dieses Fleisch wurde dann aber nicht da liegen gelassen, wurde auch nicht verbrannt oder wurde auch nicht irgendwie dann da gemeinsam gegessen, sondern das wurde dann anschließend auf dem Markt verkauft. Und das Geld wurde dann für den Tempel genutzt. Jetzt sagten dann welche, ja, wir wissen ja gar nicht, wenn wir auf den Markt gehen und Fleisch kaufen, vielleicht hat dieses Fleisch schon irgendwo auf irgendwelchen Altären gelegen und irgendwelchen Göttern die Ehre gegeben. Und jetzt sollen wir als Christen das essen, da treten wir unseren Gott mit Füßen. Und das war ein Problem. Dann sagten welche, dann dürfen wir überhaupt kein Fleisch mehr essen, weil wir wissen ja nicht, welches Stück Fleisch auf dem Altar gelegen hat. Andere sagten, genau. Na, das ist doch egal. Ja, Jesus hat gesagt, nicht das, was in den Mund reingeht, macht uns unrein, sondern das, was aus dem Mund rauskommt, also was wir von uns geben, so an inhaltlichen Dingen, das macht uns unrein. Ja, das war wohl offensichtlich eine Frage. Diese beiden Parteien, so ähnlich wie bei uns auch diese ganzen christlichen Parteien, die mussten irgendwie miteinander klarkommen. Genau. Ja, und man findet einen Kompromiss, ne? Also es geht ja immer darum, genau. Paulus stellt dann noch ein bisschen weitere Vorstellungen, was man machen kann, der ein bisschen engere, und die Frage ist, was macht man jetzt? Also orientiert man sich an dem, der jetzt sagt, ich habe da ganz genaue Vorschriften und genaue Vorstellungen, was ich nicht essen darf. Das heißt, der ein bisschen weiter denkt, sagt, okay, da passe ich mich an, also ich mache das jetzt auch nicht mit und so. Oder geht es in die andere Richtung, dass der ein bisschen weiter denkt, sagt, ja, bitte, wenn ihr Probleme habt, dann habt ihr ein Problem, das ist aber euer Problem, wir essen jetzt. Ne? Und das sieht man ja in ganz, ganz vielen Bereichen. Das geht ja nicht ums Essen, es geht ja um die Frage, woran orientiert man sich? Orientiert man sich sozusagen an dem minimalen Kontext und sagt, wir können das Wenigste, was geht, machen wir, damit alle zufrieden sind? Oder sagen wir, nö, wir müssen auch mehr in die Weite gehen, müssen uns weiterentwickeln, wir müssen offener sein? Ne? Das ist Grundfrage eigentlich. Ja, und da sagt Paulus erstmal einen sehr, sehr unpopulären Satz, nämlich keiner lebt sich selber und keiner stirbt sich selber. Leben wir, so leben wir dem Herrn, sterben wir, so sterben wir dem Herrn. Das ist, glaube ich, ein Satz, der mir in meiner pfarramtlichen Tätigkeit, der glaube ich, bei vielen Menschen sehr unpopulär geworden ist. Weil viele Leute das gar nicht wissen wollen. Also die sagen immer, das muss ja jeder selber wissen. Ja. Also gerade bei Beerdigungspredigten, die wollen da gar nichts hören von irgendwie Ewigkeit oder von Gott, der uns annimmt oder so, weil immer wahrscheinlich auch die Angst da ist, ja, viel habe ich da nicht zu bringen. War nicht in der Kirche, hab eigentlich auch nicht wirklich geglaubt oder hab nicht, und dann wollen wir da jetzt auch gar nichts von hören. Das muss ja jeder selber wissen. Und Paulus sagt schon vor 2000 Jahren, keiner stirbt sich selber, keiner lebt sich selber, hat immer mit Gott zu tun. Glaube ich, ein bisschen schmerzhaft für manche, das so zu hören. Aber er meint das ja ganz positiv. Er meint ja, und deshalb, ihr werdet alle vor dem Richterstuhl Gottes offenbar. Alle. Und Christus ist für alle gestorben. Das ist der Knaller dabei. Das heißt, ihr seid doch schon, ihr seid doch schon gerechtfertigt. Aber das heißt doch im Hinblick auf bestimmte Dinge, dass man tolerant sein soll, ne? Sagen wir mal so, dass man sich von sich selber ein bisschen absieht, von seinen eigenen Präferenzen, die man so hat. Ich sag mal als Beispiel, ne? Wir hatten das mit dem Essen jetzt, aber ich sag mal als Beispiel, zum Beispiel, nehmen wir mal an, in der Kirche, Kirchcafé, weiß ich noch, aus Bad Oeynhausen, darf man in der Kirche einen Kaffee haben? Könnte man jetzt sagen, nö, also das stört viele Leute, lieber nicht, ja, das muss alles rein kirchlich, rein gottesdienstlich sein. Sagt man jetzt, nee, das darf man nicht machen, weil man Rücksicht nimmt auf die, die ja Probleme haben mit solchen Dingen, die ja eigentlich erlaubt sind. Ne? Das ist der Konsens. Oder sagt man so, man muss sich anpassen. Ja? Als Beispiel, darf ich im Gottesdienst, darf ich in einem Gottesdienst ein Glas Sekt trinken? Kann ja sein, bei einer Feier, beim Empfang, bei, keine Ahnung, dass man sagt, nee, machen wir nicht, weil wir könnten Leuten vor den Kopf stoßen. So. Und die ethische Frage ist immer sozusagen, nehme ich den Minimalkonsens, also verbiete ich alles allem so weit, damit die, die es am strengsten sehen, zufrieden sind? Oder müssen die, die jetzt ängstlich sind, die bestimmte Dinge nicht wollen oder ablehnen oder so, müssen die sich auch einen Schritt bewegen in die tolerante Öffnung? Und so ich es verstanden habe, sagt Paulus, ja, man darf sehr viel mehr machen, als der Engstirnige glaubt. Aber der, der ein bisschen freier ist, muss auch nicht sozusagen die Grenzen so ausreizen, dass der andere provoziert ist, weil es nicht um uns selbst geht am Ende. Ganz genau. Das ist das Entscheidende. Deshalb endet er ja auch nicht. Richtet darauf euren Sinn, dass niemand seinem Bruder oder seiner Schwester Anstoß oder Ärgernis bereitet. Und das gilt ja für beide Seiten. Das gilt nicht nur für die, die toleranter sind, sondern eigentlich soll es eben ein gutes Miteinander sein, weil es nicht zuallererst um das Recht haben oder um das Dürfen oder nicht dürfen geht, sondern nur zuallererst geht es darum, Gott die Ehre zu geben und zu sagen, ja, wir sind doch alle eins in Christus. Wir sind alle sehr unterschiedlich und darüber sollte man sich auch austauschen, damit muss man sich auch beschäftigen. Aber es geht nicht darum, hier kämpferisch vor allen Leuten oder voreinander dann irgendwie ins Feld zu gehen und sich immer nur deutlich zu machen, dass die anderen doch nicht die richtigen sind. Das wird ja gerne gemacht in allen möglichen Ecken bei den Menschen und da sagt Paulus, nee, so nicht. Genau. Darum ist, glaube ich, gut, wenn man auf der einen Seite insgesamt ein bisschen lockerer an die Frage rangeht und nicht aus Kleinigkeiten, würde ich mal sagen, so eine Art Glaubenskrieg führt, also wie es genau zu laufen ist. Und dann sagt der eine sieht so, der andere sieht so. Und man, glaube ich, immer wieder jeden Tag neu so Kompromisse aushandeln muss, damit man auf der einen Seite nicht in so eine Erstarrung kommt, ja, die alle sagt, muss alles immer ganz eng sein, das ist nicht gut. Aber auf der anderen Seite zu sagen, auf Teufel komm raus, provozieren sie, weil sie sind ja eh alle frei und so, ist auch nicht gut, sondern man muss ein bisschen gucken, was dient dem Menschen und was dient Gott, ja, und dann Kompromiss finden. Und das ist, glaube ich, da bin ich bei der Berufsethik auch und bei Ethik überhaupt, das muss täglich neu ausgehandelt werden, wahrscheinlich unter den Beteiligten. Ganz genau, das darf auch jeden Tag, also und auch an jedem Ort neu ausgehandelt werden, wenn man merkt, diese Regel, die hat sich vielleicht über 2000 Jahre im Orient super bewährt, aber die passt weder in unsere Lebenswirklichkeit noch in unsere Situation hinein, weil es bei uns ganz anders ist, dann ist es auch okay, wenn man dann sagt, wie mit Rückbindung natürlich, auf die Tradition, auf die biblische Tradition und nicht einfach nur mit ich bin der Ansicht, sondern schon in sorgfältiger Prüfung. Aber man darf dann eben auch sagen, wir Christen hier sehen das jetzt so. Oder wir können uns auf was einlassen oder auf was einigen, was an anderer Stelle vielleicht durchaus anders gesehen wird. Das ist richtig, genau. Aber innerhalb der Christen würde ich nur sagen, kann man doch auf jeden Fall sagen, dass man nicht seine eigene Präferenz, es geht auch ein bisschen Präferenzen, durchdrückt. Also das heißt, ja, es ist ein Minimalkonsens, ja, also wir haben gesagt, kleinster gemeinsamer Nenner, da gibt es Spektren, es gibt aber auch natürlich Grenzen, ja, es gibt auch so No-Gos, wo man sagt, da ist das Ende der Fahnenstange erreicht, das nicht. Absolut, das heißt ja nicht, dass jeder immer die Klappe halten muss. Genau. Und aber eben auch nicht, dass jeder immer recht hat und vor allen Dingen nicht, dass immer der gleiche nur recht hat. Das auf jeden Fall, aber das Reden miteinander, ich glaube, das ist der Clou. Ne? Man muss nicht seine Klappe halten, aber reden, ne? Das ist, glaube ich, wichtig, dass man redet, dass man vielleicht auch ein bisschen versteht. Ja? Also wie der andere tickt, habe ich auch so gedacht bei unseren katholischen Brüdern und Schwestern. Es ist einfach unheimlich gut, wenn man mal so glaubensbiografisch merkt, wie ist jemand aufgewachsen, was hat jemand geprägt, was ist ihm wichtig, was hat getragen, was hat nicht getragen und so. Also das einfach mal auch sehr subjektiv wahrzunehmen und auch vor allem ernst zu nehmen als das, was jemanden ausmacht. Ne? Das glaube ich ganz gut. Unbedingt. Und lieber Lars, da haben wir schon, du sagst, Reden ist wichtig. Wir haben heute geredet wie die Weltmeister. Ja, es ist schon sehr spät. Ich glaube, wir können an dieser Stelle mal einen Semikolon setzen und sagen, da können unsere Podcast-Folgenden mal selber jetzt weiterdenken. Vielleicht habt ihr auch Nachrichten. Eine Nachricht hat unser lieber, treuer, Uralthörer Mike Humert ja vor Wochen schon geschickt, wo er dir auch nochmal ganz herzlich zur Hochzeit gratuliert hat und so. Und Ja, wir brauchen aber auch nächste Woche noch Material zum Quatschen, ja. Denn nächste Woche haben wir unsere 200. Podcast-Folge. Es ist nicht zu glauben. Ich bin dagegen. Ja, mal gucken, was wir dann machen. Okay, wir machen jetzt. Ja, also ich habe mich wieder gefreut, mit dir zu quatschen. Und ja. Bevor es jetzt zu spät wird, lieber Lars, sei dir das Schlusswort gegönnt. Ich habe immer das Schlusswort, das aber ganz in unserem gemeinsamen Sinne ist, weil es im Sinne Gottes ist. Bleibt behütet, ihr Lieben. Auf bald. Treffen sich zwei Pfarrer mit Lars Kunkel und Wolfgang Edler.